Seiler wirst du mich bewegen. Wie seh ich mich, Pomona, hier? Und wo mir recht die Pallas auch bei ihr? Sagt, Werte, sagt, was fordert ihr von mir? Euch ist gewiss sehr viel daran gelegen.